Möchtest du tanzen? Samstagnacht im Diskothekenlicht. In der Menge seh ich ein Gesicht. Ich denk nur, wow, was für eine Frau. Ist die echt alleine hier? Und mit zitternden Knien geh ich rüber und sag zu ihr: Hey, möchtest du tanzen? Hast du Lust, einfach mal durchzudrehen? Möchtest du tanzen und die Sterne von oben sehen? Hey, möchtest du tanzen? Lass eine Nacht lang alles mal hinter dir. Möchtest du tanzen? Dann denk nicht drüber nach, lass dich fallen. Tanz mit mir. Samstagnacht und sie schaut mich an. Blicke, denen ich nicht widerstehen kann. Sie hört den Beat, das ist ihr Lieblingslied. Und sie nimmt meine Hand, dreht sich in mich ein und fragt mich dann: Hey, möchtest du tanzen? Hast du Lust, einfach mal durchzudrehen? Möchtest du tanzen und die Sterne von oben sehen? Hey, möchtest du tanzen? Lass eine Nacht lang alles mal hinter dir. Möchtest du tanzen? Dann denk nicht drüber nach, lass dich fallen. Möchtest du tanzen, dann denk nicht drüber nach, lass